Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 4. Guten Morgen, Freunde, ihr, meine Belohnung, in die Daniel und ich seit vielen Jahren mit großer Freude investieren. Wisst ihr, dass viele von euch meine Belohnung sind? Wir haben euch mit so viel Freude gelehrt, eng mit Jesus zu leben, und euer Leben hat sich so sehr verändert. Das ist die Belohnung, für die ich lebe. Jetzt gibt Paulus uns praktische Umsetzungen. Weißt du, was wirklich interessant ist? Als ich 1982 auf der Bibelschule war, hatten wir ein Fach, das sich Pastoraltheologie nannte. Die Lehrer sagten, du bist der Pastor der Gemeinde, der Philipper, und du musst genau diese Situation bewältigen, die in Philipper 4 ab Vers 2 beschrieben wird. Ich musste einen Text verfassen, wie ich dieses Problem der Gemeinde lösen würde. Offensichtlich mochte mich der Lehrer sehr, also habe ich 10 von 10 Punkten bekommen. Jedes Mal, wenn ich diese Bibelstelle lese, denke ich an den Aufsatz, den ich dazu schreiben musste. Paulus sagt also in diesem Vers 2: Und ich bitte Euodia und Syntyche, dass sie ihre Meinungsverschiedenheiten beilegen und wieder einmütig werden in unserem Herrn. Offensichtlich gab es zwei Frauen und sie hatten eine Meinungsverschiedenheit. Mein Gott, so etwas machen die Leute in der Gemeinde nicht, sie streiten nicht. Offensichtlich taten sie es aber doch. Sie haben sich nicht nur gestritten, sondern zofften sich so heftig, dass sie wieder zusammengeführt werden mussten. Paulus gibt ihnen einige einfache und klare Anweisungen. Das erste, was er sagt, ist: klärt es. Was bedeutet das? Es bedeutet, eine Lösung zu finden. Es ist sehr interessant, dass wir jedes Mal, wenn wir uns mit Dingen auseinandersetzen müssen, die im Leben von anderen falsch laufen, das Herz immer auf Wiederherstellung ausgerichtet sein muss und niemals auf Recht haben oder richtig liegen. Das muss die Gemeinde lernen. Wir versuchen, Meinungsverschiedenheiten so zu schlichten, dass der eine Recht hat und der andere zugibt, dass er im Unrecht ist. Aber ich denke, dies ist der völlig falsche Ansatz. Paulus sagte, dass das Ziel nicht darin besteht, endgültig zu beweisen, dass Euodia falsch und Syntyche richtig liegt. Wir müssen das klarstellen. Nein, das Ziel ist Wiederherstellung. Wann immer eine Beziehung aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zerbrochen ist, will Gott Wiederherstellung, und zwar mehr als herauszufinden, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Aber weil wir so sehr darauf bestehen, dass unsere Sichtweise die richtige ist, können wir die Meinungsverschiedenheiten oft nicht beilegen. In meinem Dienst für Jesus habe ich bei vielen Gelegenheiten Folgendes gesagt: Offensichtlich sind wir beide in diesem Punkt nicht einer Meinung. Warum einigen wir uns nicht darauf, dass wir uns nicht einig sind? Ich habe damit kein Problem. Für mich ist es wichtiger, in meiner Liebe, in meiner Zuwendung, in meiner Beziehung zu dir wiederhergestellt zu werden, als herauszufinden, wessen Sichtweise richtig und wessen Sichtweise falsch ist. Manchmal geht es nicht um richtig oder falsch, sondern darum, dass zwei Menschen nicht einer Meinung sind. Ich glaube wirklich, dass wir eine Meinungsverschiedenheit beilegen können, wenn wir lernen, in Liebe und Ehre zu leben. Wir können das regeln und weiterhin gemeinsam unterwegs sein, auch wenn wir in bestimmten Fragen nicht einer Meinung sind. Schau, wie Paulus weiter schreibt: Und wieder einmütig werden in unserem Herrn. Ich liebe das. Einmütig im Herrn. Nicht einmütig in der Wahrheit, in der Theologie oder in der Doktrin. Wenn wir den Herrn, Jesus, zum Mittelpunkt von allem machen, können wir einer Meinung einmütig sein. Denk darüber nach. Wie oft haben wir versucht, Meinungsverschiedenheiten zu lösen, ohne uns auf den Herrn zu fokussieren? Wir haben uns konzentriert auf: Das ist mein Recht, das ist meine Meinung, das ist meine Offenbarung, denn ich hatte eine Begegnung mit Gott, also weiß ich es. Nein, wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, können wir im Herrn einmütig sein und müssen doch nicht einer Meinung sein. Offensichtlich war es für Paulus sehr wichtig, dass dies geregelt wurde. Und warum war es so wichtig? Weil der ganze Kontext uns zeigt, dass die Belohnung Menschen sind. Wenn die Belohnung Menschen sind, dann ist es wichtig, dass sie in Ehre, Liebe und Einigkeit leben. Ich habe eine Frage. Wie viele Meinungsverschiedenheiten gibt es in deinem Leben, die du nie beigelegt hast, weil du darauf bestehst, dass du das Richtige weißt? Und ich habe eine weitere Frage. Gibt es Menschen, denen du hättest helfen können, ihre Streitigkeiten beizulegen, wenn du mehr in der Liebe gewandelt wärst? Frage den Herrn heute: Herr, gibt es Unstimmigkeiten, die ich mit einem meiner Brüder oder Schwestern klären muss? Kann ich jemandem dabei helfen, eine Meinungsverschiedenheit beizulegen und sich dabei auf dich zu konzentrieren und nicht auf sich selbst? Bis morgen.